müde, du wirst schläfrig. Schlaf ein, du Sau. Du wirst müde wie ein Hammer. Träum ja keine Scheiße, sonst setzt's was. Du träumst von Gurken in einem Pappglas. Und auch von Schurken, die haben Pappspaß. Säfte wachsen nicht an Bäumen. Musst du sie auch wieder putzen? Filzenkekse schmecken nicht, weil man sich den Kiefer bricht. Die ganze Nacht, du träumst den ganzen Tag. Und weil du glatt bist, träumst du nur von Quark. Humpfen, humpf. Der folgende Albtraum wird Ihnen präsentiert von Schneider Albträume. Für die Inhalte der Albträume sind die einzelnen Parteien verantwortlich. Ich mach dich alle. Nur aber hier. Zack. Du träumst die ganze Nacht, du träumst den ganzen Tag. Und weil du glatt bist, träumst du nur von Quark. Du träumst die ganze Nacht, du träumst den ganzen Tag. Und weil du glatt